So vieles tun, du fasst ein Feuer an. Und das Feuer wird dir erlöschen, solange es Liebe gibt. Es brennt die Dunkelheit zu Asche, hat dein Wort gesiegt. In allen Herzen brennt das Feuer, wo man die Worte spricht, die uns das Leben lieben lehrt, nie einsam mehr zu sein.